Wie die südkoreanische Internetzeitung Tonglis berichtete, hielten das Kampfkomitee Songju gegen Saatstationierung, das Büromaßnahmekomitee der Stadt Kimchon gegen Saatstationierung, das Notmaßnahmekomitee für den Schutz der heiligen Städte des Wun-Buddhismus Songju, das Maßnahmekomitee Daegu und Nordgyeongsang gegen Saatstationierung, die nationale Aktion gegen Saatstationierung und die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung in Südkorea am 13. Mai in Songju, die dritte gesamtnationale Friedensaktionskundgebung in der Gemeinde Sosong gegen Saatstationierung ab. An diesem Tag bildeten die Religionsgemeinschaften einschließlich des Wun-Buddhismus einen Friedensverein der Gläubigen gegen Saat und traten in den Kampf gegen Saat.